durchstreift er das Land und er reitet und reitet und kommt nirgends an. Die Kippe im Mund, doch das Feuer ist leer. Wo kriegt er so schnell denn jetzt Feuer her? Er nimmt es den Reichen und gibt es den Armen, denn er hat mit allen Armen Erbarmen. Die Füße sind schwer, das Schicksal ist bitter, er ist unser Sieger, retten Ritter. Lanze am Mann und Schwert bei der Hand, ist er jedem Kleinkind als Raucher bekannt. Sein Pferd, das haucht auf und er nannte es Fluppe. Was er nicht bedacht hat, war, dass sich darauf nichts reimt. Es den Armen, denn er hat mit allen Armen Erbarmen. Die Füße sind schwer, das Schicksal ist bitter. Er ist unser Zigarettenritter. Er hat keine Heimat, ihm fehlt eine Frau. Er hat keine Arbeit und ist nicht sehr schlau. Zur Schule zu gehen war ihm nicht geboten, denn in jedem Haus dort war Rauchen verboten. Er reitet und reitet und reitet nach Polen, um sich dort billige Kind zu kaufen. Der Grenzpolizist erlaubt sich den Scherz, so rammt er die Lanze ihm mitten ins Herz. Den Armen, denn er hat mit allen Armen Erbarmen. Die Füße sind schwer, das Schicksal ist bitter. Er ist unser Zigarettenritter. Er nimmt es den Reichen und gibt es den Armen, denn er hat mit allen Armen Erbarmen. Die Füße sind schwer, das Schicksal ist bitter. Er ist unser Zigarettenritter. Ist vertrocknet, der Hals voller Harz. So konnte er sich keine Kippen kaufen, wo musste er Haare von Fluppe rauchen. Reitet und reitet und reitet zurück und versucht nun irgendwo anders sein Glück. Im Puff von Barcelona, da macht es ihm Spaß, doch ihm geht es nur um die Kippe danach. Den Armen, denn er hat mit allen Armen Erbarmen. Die Füße sind schwer, das Schicksal ist bitter. Er ist unser Zigarettenritter. Er nimmt es den Reichen und gibt es den Armen, denn er hat mit allen Armen Erbarmen. Die Füße sind schwer, das Schicksal ist bitter.